Erster David war oben auf dem Berg. Ziba kam zu ihm. Er hatte Esel mit Brot, Obst und Wein. Zweiter der König fragte, was ist das? Ziba sagte, die Esel sind zum Reiten. Das Essen ist für die Diener. Der Wein ist für die Müden. Dritter David fragte nach Meribal. Ziba sagte, er bleibt in Jerusalem. Er will König sein. Vierter David gab Ziba alles Land von Meribal. Ziba dankte dem König sehr. Fünfter David kam nach Bahurim. Ein Mann namens Simei kam heraus. Er fluchte David laut an. Sechster Simei warf Steine auf David und seine Diener. Viele Soldaten waren dabei. Siebter Simei schrie, geh weg! Du bist ein böser Mann. Du bist ein Mörder. Achter Gott straft dich für Sauls Familie. Dein Sohn Absalom ist jetzt König. Du hast Pech. Neunter Abisai wollte Simei töten. Er fragte David, soll ich seinen Kopf abschlagen? Zehnter David sagte, nein. Vielleicht hat Gott ihm das gesagt. Niemand darf fragen, warum. Elfter David sagte, mein Sohn will mich töten. Dieser Mann darf auch fluchen. Gott hat es ihm gesagt. Zwölfter, vielleicht sieht Gott mein Leid. Vielleicht gibt Gott mir bald wieder Gutes. Dreizehnter David ging weiter. Simei ging am Berg neben ihm. Er warf Steine und Erde auf David. Vierzehnter David und sein Volk kamen zum Jordan. Sie waren sehr müde. Dort machten sie eine Pause. Fünfzehnter Absalom kam nach Jerusalem. Viele Männer waren bei ihm. Auch Ahithophel war da. Sechzehnter Husai war ein Freund von David. Er kam zu Absalom. Er rief, lang lebe der König. Siebzehnter Absalom fragte, warum bist du nicht bei David? Bist du nicht sein Freund? Achtzehnter Husai sagte, ich diene dem König von Israel. Gott und das Volk haben dich gewählt. Neunzehnter, ich habe deinem Vater gedient. Jetzt diene ich dir. Ich bin dein Diener. Zwanzigster Absalom fragte Ahithophel, was sollen wir jetzt tun? Gib uns einen Rat. 21. Ahithophel sagte, geh zu den Frauen deines Vaters. Dann wissen alle, du bist sein Feind. Das macht deine Männer stark. 22. Sie bauten ein Zelt auf dem Dach. Absalom ging zu den Frauen. Alle Leute sahen es. 23. Der Rat von Ahithophel war sehr wichtig. Er war wie ein Wort von Gott. David und Absalom glaubten ihm.